Kundgabe 3429. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.2.1945. Segen der geistigen Arbeit. Kraftzufuhr. Das ist der Segen der geistigen Arbeit, dass der Mensch Gott verbunden bleibt und ständig Kraftempfänger aus Gott ist. Es muss der Mensch Gott ständig suchen. Er muss sich ihm anschließen, gedanklich, durch das Gebet des Herzens und durch Liebeswirken. Dann ist er fortgesetzt geistig tätig für sich und für den Mitmenschen. Und dann strömt ihm auch fortgesetzt die Kraft aus Gott zu. Geistige Arbeit setzt Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen voraus. Es erkennt der Mensch seine und der Mitmenschen Mängel. Er erkennt die Vollkommenheit Gottes und er sucht die Kluft von den Menschen zu Gott zu überbrücken, weil er Gott liebt und auch seine Mitmenschen, die in Gottferne schmachten. Und jede Arbeit, die in der Liebe begründet ist, segnet Gott. Also führt er dem Menschen stets Kraft zu, dass er seine Seelenarbeit auch ausführen kann. Niemals wird der Mensch kraftlos sein, der sich in innigem Gebet mit Gott verbindet, wenn dieses Gebet zuerst dem geistigen Wohl gilt, wenn der Betende die Arbeit für das Reich Gottes ausführen will und er dazu Kraft benötigt. Doch diese Kraftzufuhr wird ihn auch stärken für irdische Arbeit. Sie wird ihn fähig machen, jeder Anforderung nachzukommen, weil immer die geistige Arbeit, die Arbeit für das Reich Gottes, die eigentliche Tätigkeit bleibt und für diese der Mensch niemals ohne Kraft bleibt. Will der Mensch geistig tätig sein, das heißt, zur Erlösung irrender Seelen beitragen, dann wird sein Lebensschicksal immer dieser Arbeit angepasst sein. Das heißt, alles, was irdisch ihn berührt, soll ihn zu vermehrtem geistigen Streben anspornen und ihn selbst reifen lassen an seiner Seele, auf dass er desto erfolgreicher wirken kann an der Seele des Mitmenschen. Er wird oft kämpfend seinen Erdenweg zurücklegen müssen, doch immer auch die Kraft dazu haben, weil er nur durch Kampf einen Sieg davontragen kann. Und also wird sein Erdenlebensweg nicht glatt und dornenlos sein. Doch immer wird sich ihm eine Hand entgegenstrecken, die ihn führt über schwer gangbare Wege. Gottes Liebe lässt ihn nicht straucheln. Sie kräftigt ihn immer wieder und macht ihn fähig für jede Arbeit, die er zu leisten hat auf der Erde. Und sie zieht ihn immer wieder zu sich. Wer aber verbunden bleibt mit der Liebe Gottes, der wird ewiglich nicht kraftlos sein und alles, was er tut, tut Gott durch ihn. Amen.